Das Werk Coiling und Swaying von Carola Obermüller geht von den winzigen Membranen einer Singzikade aus, deren Klang stark gedehnt wird. Das Aufrollen oder Aufschließen der Nuancen, also Coiling, enthüllt ein Spektrum an Rhythmen und Klängen. In diesen akustischen Mikrokosmos dringt die Komponistin nun ein, transformiert, entwickelt, baut auf, Schicht um Schicht, schwingt sich ein in den verborgenen Rhythmus der Membran. Das ist das Swaying. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Modern. Thank you. Das war das Ensemble Modern unter Leitung von Johannes Kalitzke mit Coiling and Swaying für 18 Instrumente von Carola Obermüller. Und jetzt spielt Armin Fuchs Jazz oder nie für 2 Klaviere zusammen mit Markus Bellheim. Thank you. Das waren Markus Bellheim und Armin Fuchs mit dessen Jazz oder nie für zwei Klaviere. Klaus-Hendrich Stamer ist der nächste Komponist im Concerto Bovarese heute. Wir hören Singt Vögel, Mitti Antichi Nummer 8, eine Szene nach Euripides für Soprantenor, Sprechstimme und Ensemble. In einer Aufnahme mit Michaela Krämer, Sopran, Helmut Clemens, Tenor und dem Ensemble Trial and Error, Leitung Bojidar Dimov. Die Reihen und weinend vereinigt die Stimmen zum Gebinde des Grams. Die Mutter, die den Vögeln vorsingt. Hekuba! Ganz ruhig, ganz nicht, aber es geht nicht anders. Pass dich an! Thank you. aus von den Ängsten, den Ängsten befreien. Ich weiß, wie ich mich ein Herz.

singt, Vögel, singt. Singt Vögel, Mitti Antiqui 8. Das war eine Szene nach Euripides für Sopran, Tenor, Sprechstimme und Ensemble von Klaus-Hinrich Stamer. Gesungen haben Michaela Krämer und Helmut Clemens, gespielt hat das Ensemble Trial and Error und der Dirigent war Bojidar Dimov. In Anlehnung an die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach hat Joachim Effi Schneider eine Aria mit verschiedenen Veränderungen für zwei Gitarren komponiert und sie ebenfalls mit Goldberg überschrieben. Interpretiert werden diese nun von Jürgen Ruck und Petri Komela. Thank you.

Thank you. Jürgen Ruck und Petri Kumela spielten Goldberg, Aria mit verschiedenen Veränderungen für zwei Gitarren von Joachim F. W. Schneider. Zuletzt nun im Concerto Bovarese auf Bayern 2 sechs Stücke für Schlagzeugquartett von Rainer Petzold. Bernd Kremling leitet das Ensemble des Hermann-Zilcher-Konservatoriums Würzburg mit Erhard Schumm, Ralf Ricker, Wieland Schreiber und Christian Nowak. Thank you. Das war das Schlagzeugensemble des Hermann-Zilcher-Konservatoriums Würzburg unter Leitung von Bert Kremling mit 6 Stücken für Schlagzeugquartett von Rainer Petzold.